Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Als ich bei meinen Schafen wacht, ein Engel mir die Botschaft bracht, des bin ich froh, bin ich froh. Froh, froh, froh, froh, froh, froh. Benedicamus Domino, Benedicamus Domino. Ihr sagt, es soll geboren sein, so geht der Herr, mein Kindelein, des bin ich froh, bin ich froh. Froh, froh, froh, froh, froh, froh, Benedicamus Domino, Benedicamus Domino. Das Kind, das liegt in einem Stall, das wird die Welt erlösen, all des bin ich froh. Den Schatz will ich bewahren wohl, so bleibt mein Herz der Freuden voll, des bin ich froh, bin ich froh, froh.